Als die Musik wieder einsetzt, die einsame Stimme süß und lockend singt, folge ich der Spur von Handschuh und Flogger, aber dieses Mal mit meinem Mund. Ich küsse und sauge und verehre jeden Zentimeter ihres Körpers. Ich necke jede ihrer Brustwarzen, bis sie glänzen und aufrecht stehen. Sie windet sich, ganz so, wie die Fesseln es zulassen, und stöhnt unter mir. Meine Zunge wandert nach unten zu ihrem Bauch, ihrem Nabel. Ich reinige sie, schmecke sie, huldige ihr. Ich gleite durch ihre Schamhaare zu ihrer süßen, entblößten Klitoris, die um die Berührung meiner Zunge bettelt. Ich umkreise sie, atme ihren Geruch ein, nehme ihre Reaktionen in mir auf, bis ich unter mir spüre, wie sie zittert. Oh nein, noch nicht, Anna, noch nicht. Ich halte inne und sie schnaubt vor Enttäuschung. Ich knie mich zwischen ihre Beine, öffne meine Hose, befreie meine Erektion. Dann löse ich sanft die Fessel um ihre Fußgelenke. Sie schlingt ihr Bein um mich, während ich ihren zweiten Fuß befreie. Danach massiere und knete ich ihre Beine von den Waden hoch zu den Oberschenkeln. Sie windet sich unter mir, hebt ihre Hüften im Rhythmus zur Motette von Thomas Tallis, während meine Daumen ihre feuchten Oberschenkel bearbeiten. Ich unterdrücke ein Stöhnen und packe ihre Hüften, und in einer raschen, rauen Bewegung dringe ich in sie ein. Oh Gott! Sie ist glitschig und heiß und feucht, und ihr Körper pulsiert. Nein, zu früh, viel zu früh. Ich halte mich ruhig über und in ihr, während sich Schweißtropfen auf meiner Stirn sammeln. Bitte, ruft sie, und ich fasse sie fester an, gleichzeitig unterdrücke ich das Bedürfnis, mich zu bewegen und mich in ihr zu verlieren. Ich schließe die Augen, damit ich sie nicht in all ihrer Herrlichkeit unter mir liegen sehe. Ich konzentriere mich auf die Musik, und als ich mich wieder unter Kontrolle habe, beginne ich langsam, mich zu bewegen. Als das Chorstück intensiver wird, werde ich schneller und schneller, passe mich der Kraft und dem Rhythmus der Musik an. Sie ballt ihre Hände zu Fäusten, legt ihren Kopf zurück und stöhnt. »Ja, bitte«, bettelt sie zwischen zusammengebissenen Zähnen. »Ich höre dich, Baby.« Ich strecke mich über sie, stütze mich auf meine Ellbogen, stoße in sie hinein, verliere mich in ihr und der Musik. Süße, tapfere Anna. Schweiß fließt über meinen Rücken. »Komm schon, Baby, bitte.« Und schließlich explodiert sie, schreit ihre Erlösung heraus und treibt mich zu einem erschöpfenden Höhepunkt, bei dem ich jegliches Selbstgefühl verliere. Ich breche auf ihr zusammen, während meine Welt sich verändert und wieder neu zusammensetzt. Zurück bleibt dieses unbekannte Gefühl, das in meiner Brust wirbelt, mich auffrisst. Ich schüttle den Kopf, versuche, dieses unheilvolle und verwirrende Gefühl abzuwerfen. Ich recke mich, greife nach der Fernbedienung und schalte die Musik aus. Kein Tallis mehr. Die Musik hatte definitiv großen Anteil an etwas, das fast ein religiöses Erlebnis war. Ich runzle die Stirn, versuche vergeblich, mit meinen Gefühlen klarzukommen. Ich gleite aus Anna, befreie sie von ihren Fesseln. Sie seufzt, bewegt ihre Finger und ich entferne sanft die Augenbinde und die Ohrstöpsel. Große, blaue Augen blinzeln mich an. »Hi«, flüstere ich. »Hi«, haucht sie schüchtern. Ihre Antwort ist wundervoll. Ich lehne mich nach unten und küsse sie zärtlich auf die Lippen. »Gut gemacht.« Meine Stimme ist voller Stolz. Sie hat es getan. Sie hat es angenommen. Sie hat alles angenommen. »Dreh dich um.« Sie reißt die Augen vor Angst auf. »Ich will nur deine Schultern massieren.« »Oh, okay.« Sie dreht sich um und lässt sich mit geschlossenen Augen aufs Bett fallen. Ich setze mich rittlings auf sie und massiere ihre Schultern. Ein zufriedenes Stöhnen dringt tief aus ihrem Hals. »Was war das für eine Musik?« »Das Stück heißt Spem in Alium und ist eine 40-stimmige Motette von Thomas Tallis.« »Es war absolut überwältigend.« Ich wollte schon immer mal dazu vögeln. Also eine weitere Premiere für Sie, Mr. Gray? Ich grinse. Allerdings. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich dazu gevögelt habe. Ihre Stimme klingt müde. Wir werden einander noch viele weitere Premieren schenken, du und ich. Was habe ich im Schlaf gesagt, Chris, Mr. Gray? Oh nein, nicht das schon wieder. Erlöse sie aus ihrem Elend, Gray. Viele Dinge, Anastasia. Du hast von Käfigen und Erdbeeren gesprochen, davon, dass du mehr willst und dass du mich vermisst. Ist das alles? Sie klingt erleichtert. Warum sollte sie erleichtert sein? Ich lege mich neben sie, damit ich ihr Gesicht sehen kann. Was dachtest du denn, was du gesagt hast? Sie öffnet ihre Augen für einen kurzen Moment, dann schließt sie sie rasch wieder. Dass ich dich für einen potthässlichen, arroganten Mistkerl halte, der noch dazu schlecht im Bett ist. Oh, sie lügt. Tja, all das bin ich natürlich, aber jetzt haben Sie meine Neugier endgültig geweckt, Miss Steele. Was verbergen Sie vor mir? Gar nichts. Du bist eine hoffnungslos schlechte Lügnerin, Anastasia. Ich dachte, Sie wollten mich nach dem Sex grundsätzlich zum Lachen bringen, Mr. Gray. Aber so wird Ihnen das wohl kaum gelingen. Ihre Antwort ist unerwartet, und ich lächle sie zögernd an. Leider kann ich keine Witze erzählen, gebe ich zu. Es gibt also allen Ernstes etwas, was Sie nicht können, Mr. Gray. Sie belohnt mich mit einem breiten, ansteckenden Grinsen. Ja, ich bin ein hoffnungslos schlechter Witzeerzähler. Ich sage es, als sei das eine Auszeichnung. Sie kichert. Ich auch. Ich liebe es, dich kichern zu hören, sage ich leise und küsse sie. Aber ich will immer noch wissen, warum sie erleichtert ist. Und du verbirgst etwas vor mir, Anastasia. Vielleicht muss ich dich ja foltern, damit du es mir verrätst. Ha! Der Raum zwischen uns wird mit ihrem Lachen gefüllt. Ich glaube, sie haben genug gefoltert. Ihre Antwort wischt das Lächeln von meinem Gesicht und ihr Ausdruck wird sofort milder. Vielleicht lasse ich mich noch einmal so von Ihnen foltern, sagt sie neckisch. Ich bin beruhigt. Das würde mir sehr gefallen, Miss Steele. Stets zu Diensten, Mr. Gray. Geht's dir gut? Frage ich, gleichzeitig demütig und besorgt. Mehr als gut. Sie lächelt mich schüchtern an. Du bist umwerfend. Ich küsse ihre Stirn, dann stehe ich auf, als dieses gewisse Gefühl mich wieder einmal durchströmt. Ich schüttle es ab, knöpfe meine Hose zu und strecke ihr die Hand hin, um ihr aus dem Bett zu helfen. Als sie steht, ziehe ich sie in meine Arme und küsse sie, genieße ihren Geschmack. Bett, raune ich und führe sie zur Tür. Dort wickle ich sie in ihren Bademantel, den sie an den Haken gehängt hatte, und bevor sie protestieren kann, hebe ich sie hoch und trage sie nach unten in mein Schlafzimmer. Ich bin so müde, murmelt sie, als sie in meinem Bett liegt. Schlaf jetzt, flüstere ich und umarme sie. Ich schließe die Augen und kämpfe gegen das verstörende Gefühl an, das wieder einmal hochkommt und meine Brust füllt. Es ist wie Heimweh und Heimkehren auf einmal, und es ist entsetzlich. Samstag, 4. Juni 2011. Die Sommerbrise zerrt an meinen Haaren wie die geschickten Finger einer Geliebten. Meiner Geliebten. Anna. Ich wache abrupt auf, bin verwirrt. Mein Schlafzimmer ist dunkel und neben mir schläft Anna. Ihre Atmung ist sanft und gleichmäßig. Ich stütze mich auf einen Ellbogen und fahre mit der Hand durch mein Haar, dabei habe ich das unheimliche Empfinden, dass jemand genau das gerade getan hat. Ich schaue mich im Zimmer um, spähe in die schattigen Ecken, aber Anna und ich sind allein. Merkwürdig. Ich könnte schwören, jemand war hier. Jemand hat mich berührt. Es war nur ein Traum. Ich schüttle den verstörenden Gedanken ab und schaue auf die Uhr. Es ist noch früher Morgen, kurz nach 4:30. Als ich mich wieder auf mein Kissen fallen lasse, murmelt Anna unzusammenhängende Wörter und dreht sich zu mir um, immer noch im Tiefschlaf. Sie sieht heiter und wunderschön aus. Ich starre an die Decke, das Blinklicht des Rauchmelders verhöhnt mich schon wieder. Wir haben keinen Vertrag. Und doch ist Anna hier, neben mir. Was bedeutet das? Wie soll ich mit ihr umgehen? Wird sie meinen Regeln gehorchen? Ich muss wissen, dass sie in Sicherheit ist. Ich reibe mir übers Gesicht. Das hier ist Neuland für mich. Sie ist nicht unter meiner Kontrolle, und das ist beunruhigend. Layla fällt mir ein. Verflucht. Meine Gedanken rasen. Layla, Arbeit, Anna. und ich weiß, dass ich nicht mehr einschlafen werde. Ich stehe auf, schlüpfe in eine Pyjamahose, schließe die Schlafzimmertür und gehe ins Wohnzimmer zu meinem Klavier. Chopin ist mein Trost. Die düsteren Noten passen zu meiner Stimmung, und ich spiele sie wieder und wieder. Eine kleine Bewegung am Rand meines Gesichtsfelds weckt meine Aufmerksamkeit. Ich schaue auf und sehe Anna, die mit zögerlichen Schritten auf mich zukommt. »Du solltest doch schlafen«, flüstere ich, spiele aber weiter. »Du auch«, entgegnet sie. Ihr Gesichtsausdruck ist entschlossen, doch da sie nur meinen übergroßen Bademantel trägt, wirkt sie klein und verletzlich. »Schimpfen Sie etwa mit mir, Miss Steele?« »Ja, Mr. Gray, genau das tue ich.« »Tja, ich kann nicht schlafen. Mir geht zu viel durch den Kopf, und mir wäre lieber, sie ginge wieder zurück ins Bett. Sie muss von gestern müde sein. Sie ignoriert jedoch meine Stimmung und setzt sich zu mir auf die Klavierbank, legt ihren Kopf an meine Schulter. Es ist eine so zärtliche, intime Geste, dass ich für einen Moment durcheinander komme. Aber ich spiele weiter, fühle mich ruhiger, weil sie bei mir ist. »Was war das?«, fragt sie, als ich zu Ende gespielt habe. »Chopin, Prälude Opus 28 in E-Moll, falls es dich interessieren sollte.« »Mich interessiert alles, was du tust.« »Süße Anna, ich küsse ihr Haar. Ich wollte dich nicht wecken.« »Das hast du nicht«, sagt sie, ohne den Kopf zu bewegen. »Spiel noch einmal das andere.« »Welches?« »Das Bachstück, das du gespielt hast, als ich das erste Mal über Nacht hier geblieben bin.« »Oh, der Marcello.« »Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal auf Bitten von jemandem gespielt habe. Für mich ist das Klavier ein einsames Instrument, nur für meine Ohren bestimmt. Meine Familie hat mich seit Jahren nicht mehr spielen gehört. Aber da sie mich gebeten hat, werde ich für meine süße Anna spielen. Meine Finger liebkosen die Tasten, und die eindringliche Melodie hallt durch das Wohnzimmer.« »Wieso spielst du immer nur so traurige Sachen?« »Sind sie traurig?« »Du hast also mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen?« Sie fragt weiter, hebt ihren Kopf und betrachtet mich. Ihr Gesicht ist offen und begierig nach Informationen. Wie üblich. Und wie könnte ich ihr nach letzter Nacht irgendetwas verweigern? »Ich wollte unbedingt Klavier spielen lernen, um meiner neuen Mutter eine Freude zu machen.« »Um in diese perfekte Familie zu passen?« Meine Worte von unserer Nacht in Savannah klingen in ihrer sanften Stimme nach. »Ja, gewissermaßen.« Ich will nicht darüber sprechen und bin überrascht, wie viele der persönlichen Informationen über mich sie behalten hat. »Wieso bist du aufgewacht? Musst du dich nicht von den gestrigen Strapazen erholen?« »Für mich ist es 8 Uhr früh, außerdem muss ich meine Pille nehmen.« »Gut, dass du daran gedacht hast«, überlege ich. »Typisch für dich, ausgerechnet dann mit der Pille anzufangen, wenn du in einer anderen Zeitzone bist. Vielleicht solltest du einfach heute und morgen eine halbe Stunde warten, damit du zu einer halbwegs annehmbaren Uhrzeit gelangst.« »Gute Idee«, sagt sie. »Und was machen wir in dieser halben Stunde?« »Nun, ich könnte dich auf diesem Klavier vögeln.« »Mir würde da so einiges einfallen. Meine Stimme will verführen.« »Wir könnten uns natürlich auch unterhalten.« Sie lächelt herausfordernd. »Ich bin nicht in der Stimmung für Gespräche. Das, was ich im Sinn habe, wäre mir lieber.« Ich schlinge meinen Arm um ihre Taille, ziehe sie auf meinen Schoß und rieche an ihren Haaren. »Du würdest Sex grundsätzlich einem Gespräch vorziehen«, sie lacht. »Das stimmt, vor allem mit dir.« Ihre Hände legen sich um meinen Bizeps, doch die Dunkelheit bleibt still und leise. Ich küsse sie von ihrem Ohr bis zum Hals. »Vielleicht ja sogar auf dem Klavier«, murmle ich, während mein Körper auf die Vorstellung von ihr, wie sie nackt auf dem Klavier liegt, ihr Haar zur Seite herunterhängend reagiert. »Nur eines muss ich wissen«, sie spricht leise. »Immer auf der Jagd nach Informationen, Miss Steele. Was ist es denn diesmal?« Ihre Haut ist weich und warm an meinen Lippen, während ich ihren Bademantel mit meiner Nase von ihrer Schulter schiebe. »Es geht um uns«, sagt sie, und die einfachen Worte klingen wie ein Gebet. »Mhm. Und was ist mit uns?« Ich halte inne. »Worauf will sie hinaus?« »Der Vertrag.« Ich höre zu spielen auf und schaue in ihre klugen Augen. Warum tut sie das jetzt? Meine Finger streichen über ihre Wange. Also ich finde, der Vertrag ist irrelevant, du nicht auch? Irrelevant, sagt sie, und ihre Lippen deuten ein Lächeln an. Irrelevant. Ich lächle zurück. Aber du warst doch so versessen darauf, dass wir ihn abschließen. Annas Blick wird ganz unsicher. Das war vorher. Außerdem gilt das ja nicht für die Regeln an sich, die bleiben bestehen. Ich muss wissen, dass du in Sicherheit bist. Vorher? Vor was? Vor all dem. Bevor du meine Welt auf den Kopf gestellt hast, bevor du neben mir geschlafen hast, bevor du deinen Kopf auf meine Schulter gelegt hast, während ich auf dem Klavier spiele. Es ist alles. Vor dem Meer, wispere ich und verdränge das inzwischen bekannte, ungute Gefühl in meinem Bauch. Oh, sagt sie, und ich glaube, es gefällt ihr. Außerdem waren wir inzwischen zweimal in meinem Spielzimmer und du bist immer noch nicht schreiend davongelaufen. Hast du denn damit gerechnet, dass ich es tun würde? Du bist die Unberechenbarkeit in Person, Anastasia. Das V zwischen ihren Augen ist wieder da. Okay, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass ich mich die ganze Zeit über an die Regeln halte, die im Vertrag stehen, aber der Rest hat keine Gültigkeit? Nur im Spielzimmer. Ich will, dass du dich dort im Sinne des Vertrags verhältst. Und du siehst es völlig richtig. Ich will auch, dass du die Regeln befolgst, und zwar ständig. Auf diese Weise kann ich sicher sein, dass dir nichts passiert. Und ich kann dich jederzeit haben, wenn mir der Sinn danach steht, ergänze ich frech. Und wenn ich gegen eine der Regeln verstoße, fragt sie, dann werde ich dich bestrafen. Aber dafür brauchst du meine Erlaubnis nicht. Doch. Und wenn ich Nein sage, beharrt sie. Warum ist sie so stur? Wenn du Nein sagst, sagst du Nein. Dann muss ich mir eben Mittel und Wege überlegen, wie ich dich überzeugen kann. Das sollte sie eigentlich wissen. Im Bootshaus durfte ich sie nicht versohlen, obwohl ich es wollte. Aber ich durfte es dann später an dem Abend, mit ihrer Zustimmung. Sie steht auf und geht auf die Wohnzimmertür zu, und einen Augenblick lang glaube ich, sie würde davonstürmen, aber sie dreht sich mit einem verwirrten Gesichtsausdruck um. Die Bestrafung bleibt also? Ja, aber nur, wenn du gegen die Regeln verstößt. Das ist mir klar, warum ihr nicht? Ich muss sie mir noch einmal durchlesen, sagt sie plötzlich ganz geschäftsmäßig. Will sie das jetzt tun? Ich werde sie dir holen. In meinem Büro schalte ich meinen Computer an und drucke die Regeln aus. Ich frage mich, warum wir das um 5 Uhr morgens diskutieren. Sie steht am Spülbecken und trinkt ein Glas Wasser, als ich mit dem Ausdruck zurückkehre. Ich setze mich auf einen Hocker und warte, beobachte sie. Ihr Nacken ist steif und angespannt. Das ist kein gutes Zeichen. Als sie sich umdreht, schiebe ich das Blatt Papier über die Frühstückstheke zu ihr. Hier, bitte. Sie überfliegt schnell die Regeln. Also gilt der Punkt Gehorsam nach wie vor? Allerdings. Sie schüttelt den Kopf und ein ironisches Grinsen umspielt ihre Mundwinkel, während sie die Augen verdreht. Welche Freude. Meine Laune hebt sich plötzlich. Hast du etwa gerade die Augen verdreht, Anastasia? Könnte sein. Das hängt von deiner Reaktion ab. Sie sieht gleichzeitig misstrauisch und amüsiert aus. Es ist dieselbe wie sonst auch, wenn sie es zulässt. Sie schluckt und reißt ihre Augen vor Erwartung auf. Also? Ja. Also willst du mich jetzt versohlen? Ja, und ich werde es auch tun. Tatsächlich, Mr. Gray? Sie verschränkt die Arme, hebt herausfordernd ihr Kinn. Willst du mich etwa daran hindern? Dafür musst du mich aber erst mal kriegen. Sie lächelt kokett, was meinen Schwanz direkt anspricht. Sie will spielen. Ich rutsche vom Hocker, beobachte sie genau. Ach ja, Miss Steele. Die Luft zwischen uns knistert fast. In welche Richtung wird sie laufen? Sie schaut mir in die Augen, in ihrem Blick liegt Erregung. Ihre Zähne nagen an ihrer Unterlippe. Und du kaust auf deiner Unterlippe. Macht sie das absichtlich? Ich gehe langsam nach links. Vergiss es, neckt sie. Außerdem verdrehst du ständig die Augen. Auch sie bewegt sich nach links. Das stimmt, aber du hast die Latte gerade selber höher gelegt. Damit wird das Spiel erst richtig interessant. Ich bin ziemlich flink, musst du wissen, warnt sie spielerisch. Ich auch. Wie schafft sie es, alles so spannend zu machen? Kommst du freiwillig? Tue ich das überhaupt jemals? Sie grinst, schluckt den Köder. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Miss Steele. Ich verfolge Sie um die Frühstückstheke. Wenn ich Sie erst fangen muss, wird es umso schlimmer. Aber nur, wenn du mich erwischst, Christian. Und ich habe ganz bestimmt nicht die Absicht, mich erwischen zu lassen. Meint sie es ernst? Du könntest hinfallen und dir wehtun, was einen klaren Verstoß gegen Regel Nummer 7 darstellen würde. Ich schwebe schon in Gefahr, seit ich dir das erste Mal begegnet bin, Mr. Gray, ob mit deinen Regeln oder ohne. Das ist wahr. Vielleicht ist es kein Spiel. Will sie mir etwas sagen? Sie zögert und ich springe abrupt vor, um sie zu packen. Sie schreit auf und läuft um die Frühstückstheke. Ihre Lippen sind geöffnet, ihr Gesichtsausdruck ist sowohl skeptisch als auch herausfordernd und ihr Bademantel gleitet von einer Schulter herab. Sie sieht heiß aus. Verdammt heiß. Langsam pirsche ich mich an sie heran und sie weicht zurück. Du verstehst es, einem Mann Zerstreuung zu schenken, Anastasia? Wir wollen doch, dass Sie zufrieden sind, Mr. Gray. Zerstreuung wovon? Vom Leben, vom Universum, von Ex-Subs, die verschwunden sind, Arbeit, unserem Arrangement, von allem. Vorhin am Klavier hatte ich das Gefühl, dich beschäftigt etwas. Sie lässt nicht locker. Ich bleibe stehen und verschränke die Arme, ändere meine Strategie. Von mir aus können wir dieses Spielchen den ganzen Tag spielen, Baby. Am Ende kriege ich dich sowieso, und dann wird es nur umso schlimmer für dich. Nein, wirst du nicht, sagt sie mit absoluter Sicherheit. Ich runzle die Stirn. Man könnte glatt glauben, du willst gar nicht, dass ich dich schnappe. Tu ich auch nicht, genau das ist der springende Punkt. Ich will genauso wenig bestraft werden, wie du dich von mir anfassen lassen willst. Und aus dem Nichts kriecht die Dunkelheit über mich, hüllt meine Haut ein und zieht eine eiskalte Spur der Verzweiflung hinter sich her. Nein, nein, ich kann es nicht ertragen, angefasst zu werden, niemals. So empfindest du also? Es ist, als hätte sie mich berührt, ihre Fingernägel hinterlassen weiße Streifen auf meiner Brust. Sie blinzelt ein paar Mal, registriert meine Reaktion, und als sie spricht, klingt ihre Stimme sanft. Nein, so tragisch ist es nicht, aber es gibt dir zumindest einen Anhaltspunkt, wie es mir dabei geht. Ihr Gesichtsausdruck ist ängstlich. Verdammt! Das stellt unsere Beziehung in ein völlig anderes Licht. Oh, sage ich, weil mir sonst nichts einfällt. Sie holt tief Luft und kommt auf mich zu, und als sie vor mir steht, schaut sie auf, ihre Augen voller Sorge. So sehr hasst du das alles, flüstere ich. Das war's. Wir sind wirklich nicht miteinander vereinbar. Nein, das will ich nicht glauben. Na ja. Nein, sagt sie. Ich bin unendlich erleichtert. Nein, fährt sie fort. Ich bin hin und her gerissen. Es gefällt mir nicht, aber hassen tue ich es nun auch wieder nicht. Aber gestern Abend im Spielzimmer hast du doch... Ich tue all das für dich, Christian. Weil du es brauchst. Ich nicht. Du hast mir gestern Abend nicht wehgetan. Die Umstände waren völlig anders. Damit komme ich klar. Und ich vertraue dir. Aber wenn du mich bestrafst, habe ich Angst, dass du mir wehtust. Scheiße. Sag es ihr. Es ist Zeit für Wahrheit oder Pflicht, Gray. Ich will dir auch wehtun. Aber nicht mehr, als du ertragen kannst. Ich würde nie zu weit gehen. Wieso? Ich brauche es eben, flüstere ich. Warum kann ich dir nicht sagen? Du kannst nicht oder willst nicht. Ich will nicht. Also kennst du den Grund? Ja, aber du willst ihn mir nicht verraten? Wenn ich es täte, würdest du schreiend davonlaufen und nie wieder zurückkehren. Das kann ich nicht riskieren, Anastasia. Du wünschst dir also, dass ich bleibe? Mehr als du ahnst. Ich könnte es nicht ertragen, dich zu verlieren. Ich halte den Abstand zwischen uns nicht mehr aus. Ich packe sie, damit sie nicht mehr wegläuft, und ziehe sie in meine Arme. Meine Lippen suchen ihre. Sie geht auf meine Bedürfnisse ein, sie küsst mich mit derselben Leidenschaft, Hoffnung und Sehnsucht. Die drohende Dunkelheit weicht zurück, und ich finde Ruhe. Verlass mich nicht, flüstere ich. Du hast gesagt, dass du mich nicht verlässt, und du hast mich angefleht, dich nicht zu verlassen, im Schlaf. Ich will ja gar nicht weg, erklärt sie, aber ihr Blick sucht in meinen Augen nach Antworten. Und ich bin entblößt. Meine hässliche, zerrissene Seele ist ausgestellt. Zeig es mir, sagt sie. Ich weiß nicht, was sie meint. Dir zeigen? Zeig mir, wie sehr es wehtun kann. Was? Ich lehne mich zurück und schaue sie ungläubig an. Bestraf mich und zeig mir, wie schlimm es werden kann. Oh nein. Ich lasse sie los. Sie sieht mich an. Offen, ehrlich, ernst. Sie bietet sich mir noch einmal an, will, dass ich sie nehme, um mit ihr zu tun, was ich möchte. Ich bin perplex. Sie würde mir dieses Bedürfnis erfüllen. Ich kann es nicht glauben. Du würdest es tatsächlich probieren? Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Sie sieht sehr entschlossen aus. Du verwirrst mich, Anna. Ich bin auch verwirrt. Ich bemühe mich darum, eine Lösung für uns zu finden, damit du und ich ein für allemal wissen, ob ich es schaffen kann. Wenn ich damit klarkomme, kannst du vielleicht... Sie hält inne, und ich mache einen Schritt zurück. Sie will mich anfassen. Nein. Aber wenn wir das hier tun, dann werde ich es wissen. Sie wird es wissen. Wir sind so viel früher an diesem Punkt, als ich gedacht hätte. Kann ich das tun? Und in diesem Moment weiß ich, dass es nichts gibt, das ich mehr möchte. Da ist nichts, das das Monster in mir mehr befriedigen würde. Bevor ich meine Meinung ändern kann, packe ich ihren Arm und führe sie nach oben ins Spielzimmer. An der Tür bleibe ich stehen. Ich werde dir zeigen, wie schlimm es sein kann, dann kannst du dir selbst ein Urteil bilden. Bist du bereit? Sie nickt, auf ihrem Gesicht die sture Entschlossenheit, die ich schon so gut kenne. So sei es. Ich öffne die Tür, greife rasch einen Gürtel vom Regal, bevor sie ihre Meinung ändert, und führe sie zur Bank in der Zimmerecke. Leg dich über die Bank, befehle ich leise. Sie tut wie geheißen, sagt nichts. Wir sind hier, weil du es wolltest, Anastasia. Außerdem bist du vor mir davongelaufen. Ich werde dich 6-mal schlagen und du wirst mitzählen. Sie sagt immer noch nichts. Ich falte den Saum ihres Bademantels über ihren Rücken, entblöße ihren wunderschönen Hintern. Ich gleite mit der flachen Hand über ihre Backen und Oberschenkel und mich durchläuft ein Schauer. Das ist es, was ich will, worauf ich hingearbeitet habe. Ich werde dich bestrafen, damit du nicht vergisst, dass du nicht vor mir weglaufen sollst. So aufregend es auch sein mag, aber ich will nicht, dass du vor mir wegläufst. Und du hast schon wieder die Augen verdreht. Du weißt, was ich davon halte. Ich atme tief ein, genieße diesen Augenblick, versuche, mein pochendes Herz zu beruhigen. Ich brauche das. Das ist es, was ich wirklich will. Und wir sind endlich hier. Sie kann es. Sie hat mich bisher noch nie enttäuscht. Ich halte sie mit einer Hand am unteren Rücken fest, schüttle den Gürtel aus. Ich hole noch einmal tief Luft und konzentriere mich auf die anstehende Aufgabe. Sie wird nicht weglaufen. Sie hat mich darum gebeten. Dann schlage ich zu, über beide Pobacken, hart. Sie schreit geschockt auf. Aber sie hat die Zahl nicht gesagt. Oder die Safe Words. »Zähl, Anastasia«, fordere ich. »1«, schreit sie. »Okay, kein Safe Word.« Ich schlage sie noch einmal. 2, schreit sie. Richtig so, Baby, lass es raus. Ich schlage sie ein weiteres Mal. 3, sie zuckt zusammen. 3 Striemen laufen über ihren Hintern. Ich mache daraus 4. Sie schreit die Zahl laut und deutlich. Niemand hört dich, Baby. Schrei so viel du willst. Ich schlage sie noch einmal. Fünf, schluchzt sie, und ich halte inne, warte auf ihre Safe Words. Sie sagt sie nicht. Und noch einen zur Sicherheit. Sechs, flüstert Anna, ihre Stimme klingt gequält und heiser. Ich lasse den Gürtel sinken, gebe mich ganz meiner süßen, euphorischen Erlösung hin. Ich bin völlig berauscht, atemlos und endlich satt. Oh, dieses wunderschöne Mädchen, mein wunderschönes Mädchen. Ich will jeden Zentimeter ihres Körpers küssen. Wir sind hier, wo ich sein wollte. Ich greife nach ihr, ziehe sie in meine Arme. Lass mich los, nein! Sie windet sich aus meiner Umarmung, kämpft sich von mir frei, schubst und dreht sich schließlich wie eine feurige Wildkatze zu mir um. Fass mich nicht an, faucht sie. Ihr Gesicht ist voller roter Flecken und Tränen, ihre Nase läuft und ihre Haare sind eine dunkle, verstrubbelte Mähne, aber sie hat noch nie so umwerfend ausgesehen und gleichzeitig so wütend. Ihre Wut schlägt wie eine Welle über mir zusammen. Sie ist wütend. Richtig wütend. Okay, mit Wut hatte ich nicht gerechnet. Gib ihr einen Moment. Warte, bis die Endorphine wirken. Sie trocknet ihre Tränen mit dem Handrücken. So gefällt es dir also? Ich? So? Mit dem Ärmel ihres Bademantels wischt sie ihre Nase. Meine Euphorie verschwindet. Ich bin wie erschlagen, völlig hilflos und wie gelähmt angesichts ihrer Wut. Das Weinen kenne und verstehe ich, aber diese Wut, irgendwo tief in mir berührt sie etwas, doch darüber will ich nicht nachdenken. Geh nicht dahin, Gray. Warum hat sie mich nicht gebeten, aufzuhören? Sie hat die Safe Words nicht benutzt. Sie hatte es verdient, bestraft zu werden. Sie ist vor mir weggelaufen. Sie hat die Augen verdreht. Das passiert, wenn du dich mir widersetzt, Baby. Sie macht ein finsteres Gesicht. Blaue Augen, groß und strahlend, ganz verletzt und wütend. Und plötzlich eine eiskalte Einsicht. Verflucht. Was habe ich getan? Es ist ernüchternd. Ich verliere das Gleichgewicht, schwanke am Rand eines gefährlichen Abgrunds, suche verzweifelt nach Worten, um es in Ordnung zu bringen, aber mein Kopf ist leer. Du bist ein komplett abgefuckter Dreckskerl, blafft sie. Mir geht vollkommen die Luft aus, und es ist, als hätte sie mich mit einem Gürtel geschlagen. Scheiße. Sie hat mich als das erkannt, was ich bin. Sie hat das Monster gesehen. Anna, flüstere ich, bettle ich. Ich will, dass sie aufhört, ich will sie halten und die Schmerzen vertreiben. Ich will, dass sie in meinen Armen schluchzt. Komm mir bloß nicht mit dieser Anna-Scheiße. Sieh zu, dass du deine Scheiße in den Griff kriegst, Gray, brüllt sie und verlässt das Spielzimmer, schließt die Tür hinter sich. Erschlagen starre ich die geschlossene Tür an. Ihre Worte klingen mir in den Ohren. Du bist ein komplett abgefuckter Dreckskerl. Niemand hat mich je stehen lassen. Was zur Hölle soll das? Mechanisch fahre ich mir mit der Hand durch die Haare, versuche ihre Reaktion zu rationalisieren, auch meine. Ich habe sie einfach gehen lassen. Ich bin nicht verrückt. Ich bin... Was? Ich bücke mich, um den Gürtel aufzuheben und hänge ihn an seinen Nagel. Das war zweifellos einer der befriedigendsten Momente meines Lebens. Gerade eben fühlte ich mich leichter, die Last der Unsicherheit zwischen uns war weg. Es ist geschehen. Wir sind angekommen. Jetzt, da sie weiß, worum es geht, können wir weitermachen. Ich habe es ihr gesagt. Menschen wie mir gefällt es, Schmerzen zu bereiten. Aber nur Frauen, die es mögen. Meine Beklommenheit wird stärker. Ihre Reaktion, ihr verletzter, gequälter Blick steht mir ungebeten vor meinem inneren Auge. Es ist verstörend. Ich bin daran gewöhnt, Frauen zum Weinen zu bringen. Das ist mein Ding. Aber Anna? Ich sinke zu Boden und lehne meinen Kopf an die Wand, meine Arme auf meinen Knien. Lass sie einfach weinen. Das Weinen wird ihr gut tun. Das ist meiner Erfahrung nach bei Frauen so. Gib ihr einen Moment, dann geh und biete ihr Nachsorge an. Sie hat die Safe Words nicht gesagt. Sie hat mich gebeten. Sie wollte es wissen, neugierig wie immer. Es war nur ein böses Erwachen, das ist alles. Du bist ein komplett abgefuckter Dreckskerl. Ich schließe die Augen und lächle freudlos. Ja, Anna. Ja, das bin ich. Und jetzt weißt du es. Jetzt können wir mit unserer Beziehung, unserem Arrangement weitermachen. Was auch immer es ist. Meine Gedanken beruhigen mich nicht und die Beklommenheit wird stärker. Ihre verletzten Augen, die mich anstarren, empört, anklagend, mitleidig, gehen mir nicht aus dem Kopf. Sie sieht mich als das, was ich bin. Ein Monster. Flynn fällt mir ein. Halte dich nicht mit dem Negativen auf, Christian. Ich schließe noch einmal meine Augen und sehe Annas gepeinigtes Gesicht. Was für ein Narr ich doch bin. Das war zu früh, viel zu früh. Scheiße. Ich werde sie beruhigen. Ja, lass sie weinen, dann beruhige sie. Ich war wütend auf sie, weil sie von mir weggelaufen ist. Warum hat sie das getan? Verdammt. Sie ist so anders als jede Frau, die ich gekannt habe. Natürlich reagiert sie auch entsprechend anders. Ich muss sie sehen, sie halten. Wir werden das durchstehen. Ich frage mich, wo sie ist. Mist. Panik erfasst mich. Und wenn sie weg ist? Nein, das würde sie nicht tun, nicht ohne sich zu verabschieden. Ich renne aus dem Zimmer und die Treppe hinunter. Sie ist nicht im Wohnzimmer, sie muss im Bett sein. Ich rase in mein Schlafzimmer. Das Bett ist leer. Eine gigantische Angst explodiert in meinem Bauch. Nein, sie kann nicht weg sein. Oben. Sie muss in ihrem Zimmer sein. Ich nehme 3 Stufen auf einmal und bleibe atemlos vor ihrer Schlafzimmertür stehen. Sie ist da drin. Weint. Gott sei Dank. Ich lehne den Kopf an die Tür, unendlich erleichtert. Geh nicht. Der Gedanke ist fürchterlich. Natürlich, sie muss weinen. Ich atme langsam ein, um runterzukommen, gehe zum Badezimmer neben dem Spielzimmer, um Arnika-Creme, Schmerztabletten und ein Glas Wasser zu holen und kehre zurück zu ihrem Zimmer. Drinnen ist es noch dunkel, obwohl das Morgengrauen ein blasser Streifen am Horizont ist, und ich brauche einen Moment, mein schönes Mädchen zu entdecken. Sie liegt zusammengerollt auf dem Bett, klein und verletzlich und weint. Ihre Schmerzen zu hören, trifft mich im Innersten und verschlägt mir den Atem. Meine vorherigen Subs haben mich nie so berührt, selbst wenn sie heulten. Ich begreife es nicht. Warum fühle ich mich so verloren? Ich stelle die Arnika-Creme, das Wasser und die Tabletten ab, hebe die Decke an, gleite neben sie und strecke die Hand nach ihr aus. Sie spannt sich an, ihr ganzer Körper schreit, »Fass mich nicht an!« Die Ironie entgeht mir nicht. »Schh«, wispere ich, im vergeblichen Versuch, ihre Tränen zu trocknen und sie zu beruhigen. Sie reagiert nicht. Sie bleibt steif, unnachgiebig. »Stoß mich nicht weg, Anna, bitte!« Sie entspannt sich ein kleines bisschen, erlaubt mir, sie in meine Arme zu nehmen, und ich vergrabe meine Nase in ihren wunderbar duftenden Haaren. Sie riecht so süß wie immer, ihr Geruch beruhigt meine Nerven.